Das Geschäft mit dem Code. In den USA haben sich bereits Firmen aufgemacht, mit Venture-Kapital die Mikrobiomforschung anzutreiben. Denn wenn sich herausstellt, dass man damit wirklich Colitis, Diabetes und schweres Übergewicht heilen kann, wie versprochen wird, dann wartet dort das große Geld. Die automatisierte Gensequenzierung der Mikroorganismen soll weitere Details liefern. Aber unter uns. Die eigentliche therapeutische Methode ist uralt, denn schon im antiken China wurden Fäkalien als Heilmittel eingesetzt. Auch der Eisenacher Arzt Christian Franz Paulini erwähnte sie 1696 in seinem Werk »Heilsame Dreckapotheke«. Seit einigen Jahren ist sie plötzlich wieder en vogue. Die Stuhltransplantation. Zehntausende von solchen Eingriffen sind in den vergangenen Jahren in den USA schon gemacht worden, viele davon zu Hause und ohne ärztliche Überwachung, wovon wir natürlich dringend abraten, denn die Methode ist simpel. Man bereitet aus einer Stuhlprobe einen Extrakt her, vermischt ihn mit einer Kochsalzlösung und injiziert ihn in den Darm, der vorher wie bei einer Koloskopie gereinigt und entleert wurde. Wann und in welcher Form das unter ärztlicher Aufsicht am besten gemacht wird, dazu gibt es nationale und internationale Empfehlungen für Empfänger und Spender. Zurzeit finden weltweit kontrollierte Studien statt, die Stuhlgewinnung, Verarbeitung und die Transplantation standardisieren. Zudem wird intensiv daran geforscht, bei welchen Erkrankungen der Eingriff einer Stuhltransplantation überhaupt angebracht, also wirksam ist. Bei all der Euphorie muss man berücksichtigen, dass mit der Mikrobiota auch krankmachende Keime oder andere gefährliche Stoffe übertragen werden können. Der Aufbau einer Stuhlbank als Basis für kontrollierten Transfer von Darmbakterien wäre deshalb sinnvoll. Er stellt aber eine große Herausforderung dar, da man momentan nicht weiß, wie sich gesunder Stuhl zusammensetzt. Eine Alternative wäre die Herstellung von synthetischem Stuhl, den man aus der Kombination bekannter gesundheitsfördernder Keime zusammensetzen würde. Es kann allerdings bei natürlichem wie synthetischem Stuhl sein, dass derselbe Stuhl individuell unterschiedlich wirkt. Hierzulande ist die Stuhltransplantation bisher nur als individueller Heilversuch im klinischen Umfeld erlaubt, wenn keine anderen Mittel geholfen haben. Das gilt außerdem nur für eine Clostridieninfektion. Diese hartnäckigen und widerstandsfähigen Bakterien, die vor allem immunschwache Patienten befallen, müssen mit massiven Medikamentengeschossen bekämpft werden, die kaum Leben im Darm zurücklassen. Eine Stuhltransplantation hilft dann, die Diversität wiederherzustellen. Sie hält etwa 6 Wochen lang an, bis dahin müssen die eigenen Bakterien nachgewachsen sein. Allein schon, um den Ekelfaktor gering zu halten, ziehen es Patienten vor, einen Spender aus ihrer Familie zu nehmen, der Großvater zum Beispiel seinen Enkelsohn. Den aus medizinischer Sicht richtigen Donor zu finden, ist jedenfalls schwierig, denn wir wissen momentan noch nicht, was wir mit unseren Bakterien, neben unerwünschten Viren, alles mit übertragen. Die Anfälligkeit für schweres Übergewicht, Adipositas, kann nämlich auf diese Weise auch transferiert werden. Zumindest ist das die vermutete Ursache für die starke Gewichtszunahme einer 32-jährigen Mutter, 16 Kilo mehr Gewicht in 17 Monaten, der nach einer wiederkehrenden Clostridieninfektion Stuhl ihrer übergewichtigen Tochter transplantiert worden war. Dickwerden durch Nahrung wird immer auch durch die Mikrobiota bestimmt. Sie versorgt den Wirt mit zusätzlicher Energie, indem sie zum Beispiel Ballaststoffe, die ansonsten im Stuhl verloren gingen, in kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat umwandeln und dem Körper zuführen. Aus Tiermodellen wissen wir, dass zum Beispiel keimfrei herangezogene Mäuse nur ganz schwer dick werden. Sie bleiben 40% schlanker, obwohl sie 29% mehr Nahrung erhalten. Jetzt zeigt sich in verschiedenen Studien, dass Gewichtszunahme nicht nur eine Frage des Energieinputs ist, sondern auch der bakteriellen Verarbeitung der Nahrung. Bei Übergewichtigen scheint das Verhältnis zwischen 2 zentralen Mikrobenfamilien verschoben zu sein. Firmicutes werden bei ihnen von Bacteroides zurückgedrängt. Bakteroides aber holen noch aus Ballaststoffen das Letzte heraus. Sie können selbst Pflanzenfasern, die der Körper normalerweise ausscheidet, in energiereichen Zucker umwandeln. Dieser Stamm wird durch fettreiche Nahrung begünstigt. Menschen, deren Darm von zahlreichen unterschiedlichen Bakterienstämmen besiedelt ist, haben jedoch ein geringeres Risiko, dick zu werden. Das Sozialverhalten wird von einem bestimmten Teil des Gehirns gesteuert, dem sogenannten Mandelkern, dem Zentrum für Angst oder der emotionalen Bewertung von Situationen. Der Neurowissenschaftler Roman Stilling im Team von John Cryan an der Universität Cork hat sich bei Mäusen angesehen, welchen Einfluss die Mikrobiota auf die Genregulation im Gehirn hat. Das Ergebnis: Im Mandelkern einer Maus mit normalem Mikrobiom waren andere Gene aktiv als in dem einer keimfrei herangewachsenen Maus. Darunter waren auffällig viele Gene, die für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen zuständig sind. Die Nervenstruktur ist bei keimfreien Mäusen massiv gestört, da ihre Myelinschichten um die Nerven sehr dick sind. Ihre Nerven leiten langsamer. Das bessert sich sofort, wenn der Darm der Tiere mit einer natürlichen Mikrobiota besiedelt wird. Heilung aus dem Darm? Wie lässt sich erklären, dass die Mikrobiota so vielseitige Auswirkungen haben, obwohl sie im Darmlumen isoliert sind? Eine solche mögliche Wirkungskette wurde bei Diabetes Typ 2 untersucht. Diesen sogenannten Alterszucker haben nicht nur ältere Menschen, sondern auch schwer Übergewichtige. Bei ihnen ist die Zahl derjenigen Mikroorganismen im Darm reduziert, die Butyrat freisetzen, also Buttersäure, ein Nährstoff für die Darmschleimhaut. Bei Butyratmangel nimmt der Säuregehalt im Darm ab. Bei Versuchen mit Mäusen haben die Forscher festgestellt, dass die Tiere kaum Fett zu bekommen sind, wenn sie keine Darmmikrobiota haben, also keimfrei aufgewachsene Tiere. Sobald diese Tiere aber Mikrobiota von normalen Mäusen erhalten, nehmen sie enorm an Gewicht zu, obwohl sie nicht mehr Nahrung erhalten haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass uns die vollständige Entfernung der Mikrobiota per se schlank und fit hält. Es kommt wie immer auf die Zusammensetzung an. Warum ist das so? Im Zentrum stehen kurzkettige Fettsäuren, die uns die Bakterien zur Verfügung stellen. Dazu gehören Acetat, Propionat und das schon genannte Butyrat. Während Acetat und Propionat in der Leber für den Aufbau von Glucose und Fett verwendet werden, hat Butyrat lokale Wirkungen im Darm. Es stimuliert enteroendokrine Zellen dazu, PYY und GLP-1 auszuschütten. Diese beiden Botenstoffe verbessern die Insulinsensitivität, wirken also einer mit Diabetes Typ 2 verbundenen Fettleibigkeit entgegen. Daneben reduziert PYY die Darmmotilität und die Magenentleerung. Last but not least ist PYY eines der Hormone, die Sättigung signalisieren. In diesem Sinne sind butyratproduzierende Bakterien also schützend und positiv. Selbst Butyrat als Nahrungsergänzung führte bei dicken Mäusen zu einer Gewichtsreduktion. Nimmt man dem Butyrat jedoch seine Fettsäurerezeptoren, tritt dieser positive Effekt nicht mehr auf. Diese Ergebnisse sind auch für den Menschen relevant. Änderungen in der Mikrobiota durch Nahrungsumstellung ist der entscheidende Faktor für die Entstehung und Therapie der Fettleibigkeit. Butyrat wirkt bei CED protektiv. Wir hatten die kolumbianischen Listäffchen erwähnt, die wegen ihrer entzündlichen Darmkrankheit sogar ins Wasser gingen. In ihren Dickdärmen gab es zu wenig Butyrat und damit einen unzureichenden Schutz der Schleimhaut. In der Tiermedizin ist der Mikrobiota-Transfer übrigens nichts Ungewöhnliches. Michael berichtet aus seiner Zeit am Physiologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule in Hannover von Schafen mit einem künstlichen Loch im Pansen, einer operativ gesetzten Fistel. Über dieses Loch entleerten die Wissenschaftler, wenn das Schaf erkrankte, den Panseninhalt mit einem Schöpflöffel und ersetzten ihn durch Pansenflora aus dem Magen eines gesunden Tieres. Am nächsten Morgen war der vierbeinige Patient tatsächlich wieder völlig gesund. Vieles rund um den Stuhltransfer ist also eine Wiederentdeckung. Das Thema Mikrobiota-Transfer hat viele Facetten, aber es gibt noch sehr wenige wissenschaftliche Belege, lautet das Fazit von Paul, dessen Leidenschaft es ist, Studien auszuwerten. Die Forschung zur Wirkung von Stuhltransfer auf den Reizdarm beginnt gerade erst. Die ersten Ergebnisse sind allerdings enttäuschend, auch wenn einzelne Patienten von einer kurzfristigen Symptomlinderung berichten. Außer für die Clostridieninfektion gibt es keine Indikation und keine Sicherheit, dass Stuhltransfer hilft. Gleichzeitig bleiben die genannten Risiken. Denkt die Mikrobiota? Wer trifft die Entscheidungen? Wir selbst oder unsere kleinen Untermieter? Die neuesten Erkenntnisse der Neurogastroenterologie stellen die Frage nach dem freien Willen nochmal ganz neu. Denn Mikroorganismen, die in uns leben, senden Signale zu unserem Gehirn. Aber nicht, dass die Mikrobiota selbst denkt, in dem Sinne, wie wir es oben bei den Nervenzellen des Bauchgehirns diskutiert und verneint haben. Nicht einmal Schwarmintelligenz kann man dem Kollektiv der Billionen von Bakterien zugestehen. Höchstens ein Reizreaktionsverhalten, weil alle versuchen, ihrer eigenen Spezies im Kampf gegen die anderen Vorteile zu verschaffen. Lange Zeit hatte man eine Beeinflussung der Psyche durch Mikroorganismen für abwegig gehalten, obwohl zum Beispiel vom Tollwutvirus bekannt war, dass es bei den infizierten Tieren neben Aggressionen auch eine unerklärliche Furcht vor Wasser auslöst. Allerdings ist bei dieser Infektionskrankheit der Erreger direkt in den Kopf gelangt, also dahin, wo normalerweise keine Viren und Bakterien sind. Eigentlich ist schon erstaunlich, dass sich nach der Wende, die Robert Kochs Mikrobiologie Anfang des 20. Jahrhunderts in der Medizin auslöste, das Interesse nur auf fremde Organismen und ihren Einfluss richtete, kaum aber jemand nach den Folgen der eigenen Mikrobiota im Körper fragte. Doch das ändert sich gerade rasant. In den USA hat das National Institute of Mental Health in Bethesda große Pilotstudien angestoßen, um das Wissen über die Darm-Hirn-Achse zu pushen. Das Office of Naval Research in Arlington will in den kommenden Jahren Millionen Dollar in Projekte stecken, die den Einfluss des Darms auf die kognitive Funktionen und Stress aufklären. Und auch in Europa ist das Forschungsfieber entbrannt. Millionen Euro investiert die EU in das Projekt My New Gut. Dessen Ziel ist es, Erkrankungen des Gehirns aufzuklären. Im Jahr 2000 wurde das öffentliche Trinkwassersystem von Walkerton in Ontario von einer Flutwelle überspült. Mehr als 2300 Einwohner erlitten in der Folge schwere Magen-Darm-Infektionen durch Erreger wie Escherichia coli und Campylobacter jejuni. Viele der Betroffenen entwickelten nach Abklingen der akuten Erkrankung anschließend ein chronisches Reizdarmsyndrom. Forscher der McMaster University in Hamilton verfolgten die Befindlichkeit der Bürger von Walkerton über 8 Jahre und stellten eine klare Verbindung zwischen Ängstlichkeit bzw. Depression und dem aufgetretenen Reizdarmsyndrom fest. Doch was war zuerst? Die sensible Psyche, die für Reizdarm empfänglich machte, oder die Infektion, die sich auf die Stimmung auswirkte? Zu den Erregern, die noch Jahre später das Reizdarmsyndrom auslösen, gehören Campylobacter, E. coli, Salmonellen und Shigellen. Diese Bakterien produzieren das sogenannte CDT-Toxin, was das Immunsystem auf den Plan ruft. Dabei kommt es zu Motilitätsstörungen und anderen Reizdarmsymptomen. Der Parasit Giardia lambdia, ein Geißeltierchen, das in warmen Regionen der Welt in kontaminiertem Oberflächenwasser lebt, produziert zwar kein CDT, aber die Parasiten zerstören den Schutzfilm, den Bakteriengemeinschaften um sich herum bilden. Dadurch verändern sie wichtige Eigenschaften der normalen Mikrobiota. Bis dahin nützliche Keime der Mikrobiota können zu sogenannten Pathobionten mutieren. Als Zombie-Bakterien richten sie dann zum Teil massive Schäden an. Der Verlust des Schutzfilmes geht auch einher mit einem Ausschwemmen der Bakterien in andere Regionen, zum Beispiel den Dünndarm, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Auch Antibiotika verändern die Zusammensetzung der Mikrobiota massiv. Ob sich dadurch aber Pathobiota entwickeln, ist noch unklar. Veränderungen in der Mikrobiota im Darm können also vielerlei Auswirkungen haben und sich über die Darm-Hirn-Achse sogar im Kopf bemerkbar machen. Ein Tiermodell liefert erste Hinweise darauf. Als in einem Versuch Mikrobiota zwischen verschiedenen Mäusestämmen hin und her transferiert wurden, zeigte sich, dass schüchterne Tiere mutiger wurden, wenn sie Mikrobiota von mutigen Artgenossen erhielten. Und sogar zwischen den Spezies können Merkmale und Krankheitssymptome übertragen werden. So werden Ratten schmerzempfindlicher, wenn sie Stuhl von menschlichen Reizdarmpatienten erhalten. Der Immunologe Sven Pettersson und die Neurowissenschaftlerin Rochelle Diaz-Heitz vom Karolinska-Institut in Stockholm zeigten 2013, dass unter Laborbedingungen gehaltene, keimfrei gezüchtete Mäuse weniger ängstlich waren als Mäuse mit normalen Mikroorganismen. Das änderte sich auch dann nicht, als die sterilen Mäuse in eine normale Umgebung wechselten. Erst ihre Nachkommen entwickelten ein normales Verhalten. Daraus schlossen die Forscher, dass die Mikrobiota vor allem die Entwicklung des Gehirns beeinflusst. Bei den keimfreien Mäusen stellten sie im Gehirn eine höhere Botenstoffaktivität fest, unter anderem von Serotonin. Im Plasma der männlichen Tiere gab es auch mehr Tryptophan, weil es nicht von Bakterien abgebaut werden konnte.